Ein letzter Punkt. In den letzten Jahren hat die Forschung rund um psychoaktive Substanzen eine Renaissance erlebt. Insbesondere der Einsatz von Psilocybin als Hilfe etwa bei Depressionen wird untersucht. In solchen Kontexten berichten Probanden oft von mystischen Erfahrungen, die sie als lebensverändernd beschreiben. Hier wird Trance als individuelles Mittel der Heilung eingesetzt, wie auch vor allem im lateinamerikanischen Schamanismus, während sibirische Schamanen die Trance eher selbst nutzen, um ihrer Gemeinschaft zu helfen. Einmal mehr sehen wir, wie groß die kulturelle Bandbreite ist. Doch wir möchten in diesem Kontext auf einen interessanten Punkt hinweisen, der unsere Argumentation stützt. Unabhängig von der Art und Weise, wie eine Trance oder mystische Erfahrung erreicht wird, zeichnen sich die meisten modernen Berichte dadurch aus, dass sie von einer Erfahrung sprechen, in der sich die Grenzen des eigenen Ichs auflösen und das Selbst mit der Umwelt, der Natur, dem Universum verschmilzt. Das lässt sich mit dem Psychologen William James als ein kosmisches Bewusstsein beschreiben, als ein höherer Zustand der Existenz. Solche Phänomene lassen sich weit in die Geschichte religiöser Erfahrungen zurückverfolgen. Die Überwindung aller gewöhnlichen Barrieren zwischen dem Einzelnen und dem Absoluten ist das große Anliegen der Mystik. In mystischen Zuständen werden wir eins mit dem Absoluten und uns zugleich dieser Einheit bewusst, schreibt James. Dies ist die immerwährende Siegesbotschaft der Mystik, die von regionalen oder glaubensbedingten Differenzen beinahe unberührt ist. Der Vater des LSD, der Chemiker Albert Hofmann, wird es mehr als 100 Jahre nach William James so formulieren: Das Gefühl der Mitgeschöpflichkeit mit allen Lebewesen sollte stärker in unser Bewusstsein dringen, damit wir zu den Rosen, den Blumen, der Natur, der wir angehören, zurückkehren können. Auch wenn das sentimental, wenn nicht kitschig klingt, haben wir doch ein Déjà-vu. Die Menschen erleben in der Trance eine animistische Unio Mystica. Da werden uralte Saiten zum Klingen gebracht. Die Trance verspricht eine allverbundene Welt, die eine Gemeinschaft birgt, die mehr als nur Menschen umfasst. Wir werten das als Beleg für die animistischen Sehnsüchte unserer Natur. Schamanen gelang es jahrtausendelang vorzüglich, dieses Sehnen nach größtmöglicher Unterstützung zu befriedigen. Solch eine Kompetenz ist auch für die Schamanin von Bad Dürrenberg anzunehmen, weisen doch zahlreiche Indizien sie als erfolgreiche Heilerin aus.